Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 69 mit Chuck Willis, George Barnes, Al Caiola, Sam Price, Mickey Baker und King Curtis, Panama Francis, Wayne Walker und Reddy Martin, Johnny Burnett, Tiny Bradshaw, Little Son Jackson, Nelly Escaray, Michel Donato und Robert Ménard, The Band, Jack Scott, Sonny Greenwich und Ed Biggert und Ted Green. Thank you. Theodore Ted Green wurde 1946 in Los Angeles, Kalifornien geboren und war ein Fingerstyle-Gitarrist im Genre Jazz, darüber hinaus Gitarrenlehrer, der sehr viel Wert auf Musiktheorie legte. Er beschäftigte sich intensiv mit Johann Sebastian Bachs Musik, aber in den 60er Jahren, als er anfing, Gitarre zu spielen, beziehungsweise ein Teenager war, spielte er mit Fito Della Para, dem späteren Schlagzeuger von Kenneth Heath, in einer Rock'n'Roll-Band. Das Bandkonzept wurde ihm aber schon nach kurzer Zeit zu eng, sodass er die Solo-Gitarre bevorzugte und gerne Sänger begleitete. Als er im Jahre 2005 verstarb, war er eher in Fachkreisen bekannt und hochgeschätzt. Unter anderem hatte er eine feste Kolumne in unterschiedlichen Gitarrenmagazinen, die natürlich auch von bekannten Gitarristen gelesen wurden, unter anderem von Steve Vai, der ein großer Freund der Musik von Ted Green war. Wir hörten Danny Boy oder Londonderry Air von Ted Green aus dem Jahre 1977. Während Ted Green seine Rock'n'Roll-Schuhe freiwillig an den Nagel hängte, war das bei Chuck Willis komplett anders. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere verunglückte er tödlich. Einer seiner letzten Titel hieß bedeutungsschwanger Hang Up My Rock'n'Roll Shoes. My mama told me she didn't like that rock and roll. I said, please, mama, please. Mama, you just don't know I don't want to hang up my rock and roll shoes. You know I get that feeling every time I hear those blues. That music gotta be that will keep you alive. The kids are rock and rolling from 8 to 25. I don't want hang up my rock and roll shoes, because I get that feeling every time I hear those blues. Yes, I will do my homework, clean the yard every day. Yes, I will wash those dishes, I'll do anything you say. They said that rock and roll will soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay. I don't want to hang up my rock and roll shoes, because my feet start moving every time I hear those said that rock and roll will soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay. I don't want to hang up my rock and roll shoes, because I get that feeling every time I hear the blues. Because my feet start moving every time I hear the blues. Shoop, bop, shoop, bop. Thank you. George Barnes, Jahrgang 1921, nahm beim Gitarristen und Sänger Lonnie Johnson Gitarrenstunden, weil dieser sein großes Vorbild war und er mit Django Reinhardts Spiel im Gegensatz zu den meisten anderen nicht so viel anfangen konnte. Er versuchte Johnsons Stil mit dem Stil seines anderen großen Vorbildes, dem Kornettisten Big Spider Becke, zu verbinden, und das gelang auch. Was ebenfalls gelang, war die Tatsache, dass George Barnes sehr viel Studioarbeit hatte, und zwar nicht nur als Mitglied des NBC Staff Orchesters, sondern erstaunlicherweise auch als Gitarrist, Studiogitarrist bei Decca, wo er sehr viele Blues-Leute begleitete und dort auch Solis spielte, unter anderem Duette mit Big Bill Brunsey. Das führte zur Annahme, dass George Barnes ein Schwarzer sei, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Barnes ist nicht auf Aufnahmen von Ella Fitzgerald, Bing Crosby oder Frank Sinatra zu hören, sondern auch auf vielen Hits der Coasters oder auf Magic Moment von den Drifters, Lonely Teardrops von Jackie Wilson oder Hang Up My Rock'n'Roll Shoes von Chuck Willis. Ich bin mir nicht ganz sicher, was George Barnes auf Bass Guitar Blues, den Titel, den wir gerade hörten, spielte. Ich nehme mal an, er spielte eine sechsseitige Bass-E-Gitarre. Sicher bin ich mir aber, dass auf der Chuck Willis-Aufnahme der zweite Gitarrist Al Caiola war, der Pianist Sam Price, und am Saxophon hörten wir King Curtis. Wenn ich schon mal so viel Namen erwähne, möchte ich darauf auch Musikbeispiele folgen lassen. Zuerst hören wir die Titelmelodie aus dem Richard Burton Liz Taylor Monumentalfilm Cleopatra, Caesar and Cleopatra Theme. Dann folgt Sam Price mit dem Gitarristen Mickey Baker und dem Saxophonisten King Curtis, Barbecue Sauce. Und danach hören wir einen Schlagzeuger namens Panama Francis, der auch auf sehr vielen Studioaufnahmen der 50er und 60er Jahre zu hören war, bei den Coasters und bei vielen anderen, Getting in the Groove. Thank you. Ein Nachtrag zum Interpreten des letzten Titels. Panama Francis spielte zum Beispiel auf den Aufnahmen der Platters My Prayer, Only You, Smoke It's In Your Eyes, auf Jackie Wilsons Reed Petit, auf Diane DeMucci's Run Around Sue und auf Bobby Darin's Splish Splash. 1982 tourte Panama Francis mit dem Benny Goodman Quartett. Zeit für eine Viererrunde Rock'n'Roll. Wayne Walker mit Grady Martin an der Gitarre, All I Can Do Is Cry. Danach Johnny Burnett, The Train Kept a Rollin'. Danach Tiny Bradshaw mit der Originalversion des gleichen Titels. Und wiederum Johnny Burnett, Oh Baby. Mind up. I didn't want to see her again. What makes the night so lonely? What makes the night so long? Well, I guess it's just because I'm a man that's done a good woman wrong. just a lying man, trying to hide the tracks she found. Gonna catch myself a flyer, one that's Kansas City bound. I'm going looking for my baby. Good Lord, I hope she's still around. Her lover was girl so fine, Jack, I couldn't let her go. Get along, sweet little woman, get along. Better be on your way, get along. Sweet little woman, get along. Better be on your way with a heave and a hope. And I sure couldn't let her go. Yeah, the train kept rolling all night long. Oh, the train kept rolling all night long. Woo! Train kept rolling all night long. Yeah, yeah, the train kept rolling all night Woo! Long. Train kept rolling all night long. And I still wouldn't let her go. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Baby, baby, baby, oh, come back, baby, I want to make love to you. You told me that you loved me and always would be true. But now you've gone and left me, baby, and made me feel so blue. Baby, come back, baby, come. Oh, come back, baby, come. Oh, come back, baby, I want to make love to you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, come back, baby, I want you to love me too. Oh, head on there. Oh. If I was you, little baby, I'd go and hide my face. I'd like to see you find a man you think will take my place. Oh, come back, baby, come. Oh, come back, baby, I wanna make love. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, come back, baby, I want you to love me too. Oh, baby, I wanna make love to you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, come back, baby, I wanna make love to you. Der Gitarrist Grady Martin war Teil der legendären Studioband The Nashville A-Team, die auf unzähligen Aufnahmen aus den 50er bis 70er Jahren zu hören waren. Grady Martin kann man zum Beispiel auf Marty Robbins' El Paso hören oder Roy Orbison's Pretty Woman und in den 70ern auf Willie Nelson's On the Road Again. Nicht so ganz eindeutig ist, wer eigentlich auf den Johnny Burnett Rock'n'Roll Trio Aufnahmen zu hören ist. Das Rock'n'Roll Trio bestand ja aus Johnny Burnett, Gesang und Rhythmusgitarre, Paul Burleson Leadgitarre und dem Bruder von Johnny Burnett, Dorsey Burnett, am Kontrabass. Wer aber tatsächlich auf den Aufnahmen für Coral Records zu hören ist, ist weniger eindeutig. Auf jeden Fall war die Rock'n'Roll-Trio-Besetzung auf dem letzten Titel zu hören, Oh Baby Baby, das ja stark nach Baby Let's Play House klang und von dem der Gitarrist Paul Burleson behauptete, Arthur Gunter hätte es bei einem Live-Auftritt des Rock'n'Roll-Trios, das damals übrigens noch gar nicht so hieß, gehört und einfach für sich verwendet. Wie wahr und wie glaubhaft diese Aussage ist, kann man nicht mehr sagen, denn Paul Burleson hatte auch nie bestritten, dass er auf allen Aufnahmen des Rock'n'Roll-Trios zu hören war, aber da auch daran gibt es Zweifel. So behaupten nicht wenige Rockabilly-Kenner, die Gitarre auf Train Kept a Rolling sei Grady Martin zuzuschreiben, unter anderem vom Stil her, der Spielweise, aber auch der Tatsache geschuldet, dass diese Gitarre nicht nach einem Telecaster klingt. Das kann ich nicht so richtig beurteilen, aber es ist was Wahres dran. Der Klang auf Oh Baby Baby und Train Kept a Rollin' unterscheidet sich natürlich schon sehr stark. Grady Martin spielte eine Gretsch-Gitarre mit einem Hohlkörper. Der Telecaster ist eine Solid-Body-Gitarre, also das klingt schon anders. Und berücksichtigt man noch die Tatsache, dass oftmals nur die Sänger in die Studios eingeladen wurden, wenn Session-Musiker schon im Studio mit anderen Aufnahmen an dem Tag beschäftigt waren, dann ist das relativ schlüssig in sich. Tiny Bradshaw, der die Originalversion von Train Kept a Rolling aufgenommen hatte, war ein Swing-Schlagzeuger, der in den späteren, also nach dem Krieg, zum Rhythm and Blues umschwenkte. Man hört, sein Gesangsstil liegt irgendwo zwischen Cab Calloway und Wynonie Harris. Er war damit recht erfolgreich, aber bereits in den 50er Jahren bekam er einen Schlaganfall oder erlitt er einen Schlaganfall, der letztendlich Ende der 50er Jahre zu seinem Tod führte. Die nächsten beiden Aufnahmen sind komplett akustisch. Little Son Jackson mit Rockin' and Rollin', das eigentlich nichts weiter als Rock Me Baby ist. Danach Nelly Ascaray mit Carnavalito. Rock me baby, rock me all night long. Rock me, baby, rock me all night long. I want you to rock me like my back ain't got no bone. Roll me, baby, like you roll a wagon wheel. Roll me, baby, like you roll a wagon wheel. I want you to roll me, you don't know how it make me feel. Rock me, rock me all night long. I want you to rock me all night long. Rock me, baby, like my back ain't got no bone. Rock me easy, baby, rock me slow. Rock me easy, baby, rock me slow. I want you to rock me till I want no more. Thank you. wann die letzte Aufnahme, die wir eben gehört haben, war, kann ich nicht genau sagen. Nelly Escaray kam aus Argentinien, wurde dort 1920 geboren und hatte schon relativ früh Platten eingespielt. Daher tippe ich mal, Ende 30er Jahre könnte das Datum dieser Aufnahme schon sein. Aus den 30er Jahren in Argentinien geht es ins Jahr 2018 nach Kanada. Der kanadische Kontrabassist Michel Donato und der französische Gitarrist Robert Ménard präsentieren uns ein Abendständchen Nocturno. Kanada wird in der populären Musik von außerhalb Kanadas immer irgendwie gleichgesetzt mit der USA. Das mögen die Kanadier gar nicht. Sie haben ja einige sehr bedeutende Musiker dieses Genres. Joni Mitchell, Leonard Cohen, Neil Young, aber auch unbekanntere Leute. wie zum Beispiel Jack Scott, den wir als übernächsten Titel hören werden, davor eine weitere Institution aus Kanada, The Band mit The Last Waltz. Is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I'll go hog wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, feels so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should. Just a little more. That's about right. Now talk to me. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. Do you, do you, do you, do you, do you. Fire Walk von Jack Scott oder Giovanni Domenico Scafone. Ein Top-40-Hit in den USA. Sein größter kommerzieller Erfolg war Baby Goodbye. Von solchen Verkaufszahlen ihrer Schallplatten konnten die beiden kanadischen Gitarristen Sonny Greenidge und Ed Bigard nur träumen. Zum Abschluss der Sendung hören wir I Remember You. Das war's mit dem musikalischen Fundbüro. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Frank Matthias. Thank you.